Kundgabe 6401. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.11.1955. Gottes Wort ist Leben, Licht und Kraft. Wer mein Wort höret, der höret mich. Wie aber könnt ihr es erkennen, dass ich selbst zu euch rede? So fragt ihr euch ernstlich, wenn euch mein Gegner bedrängt und in euch Zweifel erzeugen will, ob der Wahrheit dessen, was ihr durch die innere Stimme empfanget. Ihr werdet immer wieder in solche Zweifel verfallen, wenngleich ihr sie immer wieder besiegen werdet. Aber das ist sein Bemühen, euch von der innigen Verbindung mit mir abzuhalten, weil er euch hindern möchte, mein direktes Wort entgegenzunehmen. Denn er weiß, dass mein Wort das Licht ist, in dem sein Wirken deutlich erkennbar ist, in dem er entlarvt werden kann von jedem, der die Wahrheit sucht. Ihr aber besitzet einen Beweis. Ihr besitzet ein lebendiges Zeugnis von mir, denn mein Wort gibt euch Leben, es gibt euch Licht und Kraft, und mein Wort lehret euch die Liebe. Das schon allein ist ein Zeugnis, das die ewige Liebe euch anspricht. Und jeder, der meine Liebelehre auslebt, der erwacht zum Leben und er gelangt zur Erkenntnis. Was ihr empfanget durch das innere Wort, das ist kein totes Wort. Es ist Leben und Licht und Kraft in sich. Denn jeder Mensch, der guten Willens ist, wird sich davon angesprochen fühlen, auch wenn ihm der Ursprung nicht bekannt ist. Weil mein Wort wirkt auf jeden Menschen, der mir keinen Widerstand leistet. Und so kann diesem ruhig der Ursprung verborgen bleiben. Er braucht nichts zu wissen um die Entstehung dessen, was ihm dargereicht wurde. Er fühlt es, dass es Worte der Wahrheit sind, denn seine Seele wird angesprochen und aufs Tiefste berührt, weil meine Kraft dieses Wort beseelt, das von mir seinen Ausgang hat und diese Kraft niemals ohne Wirkung bleibt, wo jeglicher Widerstand aufgegeben wurde. Und mein Gegner weiß um die Kraft und Macht meines Wortes, und er möchte das Licht verlöschen. Es wird ihm aber nicht gelingen, weil seine Wirkung auch dort unverkennbar ist, wo es unmittelbar von mir empfangen wird. Zweifel wird er zwar immer wieder in das Herz zu streuen suchen, doch das Licht hat schon einen zu hellen Schein, als dass seine List und Tücke nicht offen zum Vorschein käme. Mein Wort zeuget selbst für mich und die Wahrheit, denn es gibt eine Aufklärung, die jeden befriedigt, der Wahrheit verlangend ist. Mein Wort wird aber immer nur Wirkung haben auf die Menschen, die mich nicht anfeinden, die, auch wenn sie nicht an mich glauben zu können vermeinen, doch nur das anerkennen wollen, was der Wahrheit entspricht. Diese können sich nicht dem Eindruck entziehen, dass sie von einer weisen Macht angesprochen werden, der sie nun auch willig zuhören. Gänzlich mein Wort ablehnen wird nur der Mensch, der keine Bindung zu haben wünscht mit jener Macht und der darum noch dem angehört, der mir Feindschaft geschworen hat. Fragende werden stets Aufklärung erhalten, befriedigen aber werden die Aufklärungen nur den, der die Wahrheit begehrt. Und diesen berührt auch mein Wort, weil ich selbst auch ihn anspreche in meinem Wort. Darum beachtet nur die Wirkung dessen, was meine Ansprache einem Menschen vermittelt hat. Und ihr werdet selbst urteilen können, von wem das Wort ausgegangen ist. Denn wer sich von mir ansprechen lässet, wer also nicht mein offener Gegner ist, dem kann ich auch Licht schenken. Das, weil es aus meiner Liebe erstrahlt, auch den Menschen wohltätig berührt. Und das sei euch dann auch ein Beweis, wer zu euch spricht, dass mein Wort die Menschen beglückt, dass sie Erfüllung finden, dass ihnen eine Kost geboten wird, an der sie sich sättigen können, und dass ihr Verlangen sich stets erhöht und sie ständig gespeist werden möchten. Im Schein des Liebelichtes ist ihnen nun auch alles verständlich. Und niemals kann Unwahrheit, also irriges Wissen, einem Menschen Erhellung bringen und darum ihn auch nicht beseligen. Das Licht der Erkenntnis aber scheut mein Gegner, und er versucht alles, um es wieder zu verlöschen. Ein Mensch aber, der einmal zum Leben erwacht ist, geht nimmermehr in die Finsternis und in den Zustand des Todes zurück. Mein Wort ist Licht und Leben, und daran erkennet ihr, wer euch anspricht. Und jeder Zweifel am Geber wird hinfällig, weil ihr schon das Leben habt. Amen.